Kleine Begebenheit. Der Strumpfwirke und der Bauerssohn waren in der Nacht von einem Ackergraben in den anderen geklettert. Warum sie es getan hatten, wussten sie nicht. Man hatte ihnen gesagt, sie sollten es tun. Herren, die lesen und schreiben konnten, hatten es ihnen gesagt. Im anderen Ackergraben hatte man sie gleich angehalten, in derselben Nacht noch und, weil sie fremd gefärbte Kleider anhatten, sehr geschlagen und in ein Haus gesperrt. Nachher saß ein Advokat hinter einem Tisch. Er war so froh, hinter diesem Tisch sitzen zu dürfen, und schrieb auf, was der Strumpfwirke und der junge Bauer zu sagen wussten. Da war noch ein Gastwirt, der schlug sie, wenn sie nicht genug sagten. Ein Besucher kam zu ihnen und sagte, man würde sie töten. Und zwei Leute, ein Steinklopfer und ein junger Mensch, der noch keinen Beruf hatte und bei den Eltern lebte, bewachten sie von Stund an. 24 Menschen wurden benötigt, um die beiden totzuschießen. Es meldeten sich, freiwillig, 80. 80. Darunter waren Verheiratete und Ledige, Stille und Freche, Kräftige und Schlappe. Sonst brave Leute, die keinem etwas zuleide taten, die nur so gern einmal dabei sein wollten, um zu sehen, wie das wäre, wenn einer totgeschossen würde. Mehr. Die ihn selbst totschießen wollten. Denn es war erlaubt. Befehligt wurden sie von einem Kohlenhändler. Am Morgen dieses Tages erschien der traurige Zug auf dem ungeheuren Schneefeld südlich des Dorfes. Voran der Bauer und der Strumpfwirker zwischen zwei Leuten von denen, die man aus den 80 ausgesucht hatte. Ein Arzt aus einer großen Stadt, der dergleichen noch nicht gesehen hatte und gleichfalls begierig war, es zu sehen. Und der Kohlenhändler mit seinen Leuten. Die beiden in dünnen Jacken zitterten vor Kälte und Todesfurcht. Der Zug machte hinter den Scheunen Halt. Der Advokat, der mitgegangen war, zeigte den beiden ein Papier. Aber sie froren und konnten auch nicht lesen. Man stellte sie an kleine schwarze Pfähle. Der Kohlenhändler sagte zu seinen Leuten, sie sollten ihre Gewehre laden. Er sagte es sehr laut, obgleich er nahe bei ihnen stand. Er hätte gewünscht, dass ihn seine Frau so sehe, wie er, der sonst Kohlen verkaufte, hier zwei Leute totschießen durfte. Die Schüsse knallten. Die beiden fielen um wie leere Säcke. Der Arzt aus der großen Stadt ging hin und sah sich genau ihre Wunden an. Dann verscharrte man sie. Ich habe vergessen zu erzählen, dass alle verkleidet waren. Die Gerichteten als Serbische, die Henker als deutsche Soldaten.